Kapitel 1, Übung A16. Der Lebenslauf von Susi Erdmann. Hören und ergänzen Sie. Mein Name ist Susi Erdmann. Ich bin am 14. Mai 1980 in Düsseldorf geboren. Mein Vater ist Mathematiklehrer und meine Mutter ist Sportlehrerin. Meine Eltern arbeiten beide am Friedrich-Schiller-Gymnasium in Düsseldorf. Mit 3 Jahren bin ich in den Kindergarten gegangen und ab 1986 in die Grundschule. Von 1990 bis 1998 habe ich das Gymnasium besucht und mit dem Abitur abgeschlossen. In der Schulzeit hatte ich verschiedene Interessen. Ich habe mich für Geschichte, für Sprachen und für Kunst interessiert. 1998 habe ich an der Universität Köln ein Studium im Fach Geschichte begonnen. Aber das hat mir nicht gefallen. Von 1999 bis 2004 habe ich in Bonn Englisch und Französisch studiert. Im 3. Studienjahr, das war im Jahr 2001, war ich ein halbes Jahr zum Auslandsstudium in Manchester und im Sommer 2002 habe ich ein Praktikum bei der Firma Mercedes in Paris gemacht. Ich habe dort Texte über Autos ins Französische übersetzt. Das war ein bisschen langweilig. 2004 habe ich meine Diplomarbeit geschrieben und mein Studium als Diplomübersetzerin abgeschlossen. Heute arbeite ich in der Presseabteilung der Firma Siemens in München. Ich übersetze Fachtexte und ich kann auch ausländische Gäste betreuen. Das macht mir viel Spaß. Ich bin ledig und habe keine Kinder.